wirklich alle Zeit. Im Winter wie im Sommer, auch wenn all die Herden ziehen. Am Morgen und im Abendschein, wenn rot die Alpen glühen. Volksmusik der nächsten Generation. Radio Heimatmelodie im Internet.